glaub, es geht schon wieder los. Ich hab mir geschworen, jetzt bleib ich allein und kein Gefühl, verpflichtet zu sein.